Deutschlandfunk, Rock etc. Wenn ich mich so umschaue, ist Belgien momentan auf musikalischem Gebiet das interessanteste Land Europas. Gert Bettens sagt das nicht ohne eine Spur von Stolz, denn er ist Musiker bei einer belgischen Band. Besonders in Flandern, im nördlichen Teil des kleinen Landes, sind zahlreiche überaus aktive Bands entstanden, die nicht nur in Europa, sondern auch in den USA beachtet werden. Antwerpen ist das Zentrum dieser Szene. Und da die Gemeinde von engagierten Musikern nicht sehr groß ist, pflegen die Bands untereinander den Kontakt und den kreativen Austausch. Christine Steinhäuser hat Einzelheiten recherchiert. Everybody's weird. Belgien, das Einzige, was ich darüber sagen kann, ist, dass wenn in Belgien etwas hochkommt, passiert das fast immer durch Zufall. Wir haben nicht wirklich eine Tradition, abgesehen vielleicht von der Malerei. Aber weil es so ein eigensinniges kleines Fucked-up-Land ist, denke ich, dass die Dinge, die von hier kommen, schon an sich eigen sind. Ich sehe das auch bei skandinavischen Ländern. Wenn was aus Finnland oder aus Island kommt, kann man es nicht direkt mit etwas vergleichen. Ich denke, die Leute hier sind für alles offen und nutzen das dann auf ihre eigene Weise. Ich würde sagen, diese Prise Gefühl für Surrealismus, das Gewöhnliche auf ungewöhnliche Weise zu sehen oder einfach sehr normale alltägliche Dinge in Frage zu stellen. Das ist wirklich etwas Belgisches, ja. Sagt Tom Barmann, Kopf der Band Deus, von der kaum jemand weiß, dass sie aus Belgien stammt. Mit ihrem Debüt Worst Case Scenario fand die Band aus Flandern 1994 in Europa und den USA große Beachtung. Deus experimentierten mit einem Mix aus Neofolk, progressivem Rock und Jazz-Elementen und überzeugten so ein internationales Publikum. Plötzlich standen Deus im Mittelpunkt des Interesses, eine Band, die vorher nur das Repertoire anderer Gruppen spielte. Im eigenen Land hatten Deus anfänglich große Schwierigkeiten, ein Label zu finden, bis sie 1992 auf einem Festival auffielen. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte nicht nur für Tom Barmann und seine Band, sondern auch für den belgischen Rock. Deus, das war eine Art Körn, die von der Flasche ging. Deus, das war eine Art Korken, der von der Flasche knallte. Ich war vor 8 Jahren noch Journalist, aber ich habe aufgehört, um Musiker zu werden. 1992 saß ich in der Jury von Humus Rock Rally, als Deus im Finale war. Deus, das war eine Gruppe, die mich damals sehr bewegt hat. Nur wenn man damals eine Plattenfirma gefragt hätte, wollt ihr diese Band unter Vertrag nehmen und groß rausbringen, hätte das niemand gemacht. Die Band war zu komplex, um daraus etwas zu machen. Deus landete doch bei einer kleinen Plattenfirma und dann ist dieses Phänomen entstanden. Jedes Label wollte plötzlich ihren eigenen kleinen Deus-Verschnitt haben. Natürlich will elke Plattenmaatschappij sein eigen Deusje tekenen. Frank van der Linden, der Deus entdeckt hat, steht heute selber mit seiner Gruppe Demenz auf der Bühne. Für ihn und andere Kenner der belgischen Musikbranche waren Deus die Wegbereiter für eine ganze Reihe von international äußerst erfolgreichen Bands wie Case Choice, Hooverphonic und Soulvex. Das sieht Tom Barmann, Sänger von Deus, heute nüchterner. Ich finde das etwas übertrieben. Ich denke, dass sich durch uns etwas verändert hat, in welche Richtung auch immer. Aber ich finde, das war mehr eine Frage, ob wir nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen sind. Ich denke, es war Glück. Es wäre anmaßend davon auszugehen, dass all die Talente, die nach uns kamen, durch uns kamen. Ich denke, dass eine Art Selbstvertrauen aufgekommen ist, eine Art Emanzipation. Belgier sind schon immer ein ziemlich auf sich selbst fokussiertes Volk gewesen, das sich mit sich selbst beschäftigt. Und plötzlich passiert dann was, in diesem Fall in der Musik, das nach draußen geht. Das hat hier schon für Begeisterung gesorgt. Und auf diesem Gebiet finde ich das auch schon gut. Aber ansonsten muss man die Sache nicht übertreiben. Und auf diesem Gebiet finde ich das sehr gut. Aber für den Rest muss man die Sache nicht überrufen. Living through another year. Eine Band, die im selben Atemzug mit Deus genannt wird, ist Case Choice. Das Geschwisterpaar Sarah Bettens und Gerd Bettens debütierte 1993 als The Choice. Und sie hatten Erfolg. Doch dieser brachte Ärger mit dem Bandnamen. Sie mussten sich noch während der ersten großen USA-Tour in Case Choice umbenennen. Mittlerweile haben Case Choice 4 Studioalben herausgebracht, das letzte Almost Happy im vergangenen Herbst. Nach 7 bewegten Jahren und kaum 30 Jahre alt will Gerd Bettens die Dinge nun ruhiger angehen lassen, eine Familie gründen und dann nicht unbedingt monatelang auf einer Tournee unterwegs sein. Er möchte noch weiter Musik machen, aber eventuell ohne Case Choice. Ich frage mich eigentlich, was das sein wird. Ich frage mich auch, wie das sein wird, wenn Sarah und ich irgendwann solo weitermachen, jeder für sich, und wie das unsere Musik verändern wird. Und ich denke, unsere Musik wird sich zweifellos verändern, weil die Interaktion, die musikalische Diskussion, die zwischen uns stattfindet, wenn wir zusammen Gitarre spielen, das würde auf einmal wegfallen. Das ist natürlich das, was die Band ausmacht. An einem bestimmten Punkt kommt Sarah mit einem Lied an, wovon ich denke, das ist schön, aber ich würde hier einen anderen Akkord nehmen, und das verändert plötzlich meinen eigenen Stil. Das sind Dinge, die ich sonst spontan nicht machen würde. Aber ich stecke meine Ideen in ihre Musik und umgekehrt passiert das auch. Manchmal habe ich ein Lied, wo so 16 Akkorde drin sind und sie sagt, vielleicht könnten wir versuchen, in der Strophe nur 2 Akkorde zu nehmen. Und dann denke ich, sie hat recht. Ich bin schon wieder dabei, es zu kompliziert zu machen, und so beeinflussen wir uns gegenseitig. Ich bin mein eigenes Moeilijk aan het maken en zo zitten wij elkaar de hele tijd beïnvloeden. So wie sich Gerd und Sarah Bettens kongenial ergänzen, beeinflussen sich in Belgien viele Bands gegenseitig. Kein Wunder, spielen doch viele Musiker gleich in mehreren Gruppen mit. Ziemlich gut lässt sich dieses Phänomen in der Antwerpener Szene beobachten. Ja, wir wohnen gewoon in een huis en wij repeteerden boven op de zolder. Wir wohnten zusammen in einem Haus und haben oben auf dem Dachboden geprobt. Sowohl mit Deus als auch mit Moondog Junior, wie meine Band damals noch hieß. Wir haben einfach ständig Musik gemacht. Es war eine feine Zeit. Ich weiß nicht, was ich noch darüber sagen soll. Es war klasse und auch chaotisch. Ich habe als Bassist auch Songs mit ausgearbeitet. Die Art, bei Deus zu arbeiten, war sehr organisch. Wir spielten einfach zusammen, arbeiteten Demos aus. Da passierte sehr viel auf den Proben. Es war also nicht so, dass man einfach kam und dann stand mal eben eine Bassline. Das war ein ganzer Prozess. Es war nicht so, dass ich gewoon kommt und okay, schnell ein Bassline, das war so ein Prozess. Steph Camille Kahlens, ehemaliger Bassist bei Deus, denkt gern an sein WG-Leben mit Tom Barmann zurück. Nebenbei entwickelte sich sein Projekt Moondog Junior mehr und mehr zu einem musikalischen Standbein neben Deus. Daher trennte sich Steph 1996 von Deus und steckte seine ganze Energie in Moondog Junior, die sich später Sitas Woon nannten. Heute die schrillste und grellste Rockband Flanderns. Go. I don't know if we belong there, but if you never been there, you should go. You really should go. Ik vind het Deus Citation verhaal wel heel mooi. Ich finde die Geschichte von Deus und Zitas Wun schön und die Musik, die drumherum entstanden ist. Ich kenne Tom Barman persönlich überhaupt nicht. Und als ich ihn Mitte Januar hier in Antwerpen spielen sah, da hat es mich auch zunächst nicht so gepackt. Aber am Ende, da passierte dann plötzlich etwas. Er spielte zwei Nummern von Nick Drake. Das war unglaublich. Nur das Klavier und er. Beim letzten Stück kam noch Steph Camille dazu. Das ist schlicht eine göttliche Kombination. Vom Niveau her sind sie außergewöhnlich. Da denke ich, da haben sich wirklich zwei getroffen innerhalb dieser Szene. Die stehen über allem. Ich glaube nicht, dass es eine interessantere Gruppe in Belgien gibt oder jemals geben wird als Deus. Aber das hat für mich nichts mit Belgien oder Antwerpen zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass sich zwei Seelenverwandte treffen. Vielleicht ist es ein lächerlicher Vergleich, aber so wie Paul McCartney und John Lennon sich zufällig getroffen haben, da stimmte auch die Chemie. Dat heeft te maken met twee zielsverwanten die elkaar tegenkomen. Misschien belachelijk voorbeeld, maar zoals Paul McCartney en John Lennon elkaar toevallig dan zijn tegenkomen. Dat is ook, was ook een chemie. Jos Wegers van Novastar unterstreicht die Bedeutung von Tom Barman und Steph Camille Kalens für den Rock aus Belgien. Der Newcomer schätzt seine Kollegen, doch sein eigener Erfolg hat für ihn nichts mit der Antwerpener Szene zu tun. Der 29-jährige Individualist Wegers spielt Pop und das so erfolgreich, dass ihn Case Choice letzten Herbst als Support auf ihre Frankreich-Tour mitnahm. Let me out, and there's no one here that I want to change her for. But I was good for her, still she says she don't know who she adores. Where did we go wrong? Was it so? You're better off without Sir Raymond, not me. Cause we were good for you, still you say you don't know with whom you should be. Was it somewhere along this trip to my Where did we go wrong? Was ist schiefgelaufen, fragt Jos Zwechas auf seinem Debüt. So schlecht laufen die Dinge für ihn nicht, steht auch Novas da seit einem Jahr in den belgischen Top 10 Albumcharts. Für ihn ein persönlicher Erfolg, für andere Künstler wie Tom Barman eher unverständlich. Und ich denke, ich bin auch blei, dass da noch altijd goede Gruppen sein, hoewel dat het de laatste tijd wel een beetje brave Gruppen sein. Ich bin auch froh, dass es noch immer gute Bands gibt. Auch wenn es im Moment etwas brave Bands sind, Nova Star und Arid und so. Das hat seine Qualität. Aber ich sehe da nicht den Mut fürs Neue, wie bei uns. Soulwax, Rudy Trouvier oder Zita Swoon. Ich habe nichts gegen Kommerz, absolut nicht. Ich finde es nur einfach nicht interessant. Sie schreiben schöne Songs, aber für mich muss es schon etwas mehr sein als das. Ich finde es gewoon niet interessant. En ik vind goed dat ze bestaan. Und sie schreiben neue Nummers. Der Forschungsdrang, der Sinn fürs Abenteuer, nicht einfach das Kopieren von Beispielen, die aus dem Ausland kommen. Ich meine, Nova Star, das ist einfach Crowded House mit ein bisschen mehr Gitarre. Und Case Choice, das ist Skunk and Nancy oder whatever. Und ich sag nochmal, ich habe Respekt vor den Gruppen. Die arbeiten auch hart. Aber das ist nicht das, was ich in Kunst suche. Und ich finde, gute Popmusik ist Kunst, ohne dass man anfangen muss, da künstlich aufgeblasen und schwierig zu sein. Man kann doch einfach Dinge kombinieren. Radiohead beweisen das, Beck beweist das. Viele Leute aus dem Dance-Umfeld zeigen es, dass man es mit nicht naheliegenden Dingen schaffen kann, anzukommen. Und darum geht's mir. Beck beweist, dass viele Menschen mit Dance-Szene beweist, dass ihr nicht evidente Dinge könnt machen, die anschlagen. Und da ist mehr zu tun. Aus Rock wird zusehends Pop. Tom Barman kündigt die nächste Deus-Platte, die 2002 nach einer Kreativpause erscheinen soll, als Pop-Platte an. Er schert sich weder um Fans noch um Kritiker. Er stellt sich ein Album zum Feiern und Tanzen vor. Auch Case Choice und Demenz haben Lust auf mehr Pop. Ein Trend, der nur wenige Ausnahmen kennt, zum Beispiel die Pianistin und Sängerin Anne Purley aus Gent. Omdat de CD redelijk ruw is, ik heb daar wel voor gekozen, omdat ik niet zo een glad... Die CD ist ziemlich rau. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil ich nicht so ein glattes Album machen wollte. Es muss bleiben, was es ist und nicht zu viel Schnörkel haben. Es sollte echt sein. Heutzutage ist alles so perfekt abgeschliffen und poliert. Ich fand, dass ich sowas nicht machen musste. Ich wollte live das machen können, was auf der Platte ist und am liebsten noch besser als auf der Platte. Ich finde, es sind einfache Lieder mit Klavierbegleitung. Da steckt ein bisschen klassischer Einfluss drin, da ist New Wave drin, ein bisschen von allem. 80er-Jahre-Pop, ein bisschen von allem ist da in meinem Kopf. Ja, ein bisschen von alles was. Jahre 80 Pop, da sitzt ein bisschen von alles in meinem Hoofd. Die Schauspielerin Anne Purley legte mit Mud Stories in der Tat eine unbequeme Platte vor, die unter anderem an Tori Amos und Fiona Apple erinnert und dennoch einen eigenen spröden Charme besitzt. Stories. about a cheap thrill. Es mag überraschen, aber Anne Piolet kann mit ihrer schrägen Musik sogar ein auf Rock eingeschworenes Publikum begeistern. 1996 stand sie mit Novastar im Finale der Rockrallye in Brüssel. Sie gewann zwar keinen Preis, aber Anne Piolet wurde mehr Interesse zuteil als dem Gewinner Jos Zwegers von Novastar. Und endlich fand sich ein Plattenlabel, das sie in Belgien herausbrachte. Ein Teilerfolg, denn ihre Chancen, im Ausland vermarktet zu werden, sieht sie realistisch. Zu gut kennt Anne Piolet das Musikgeschäft. Und in Belgien heeft mijn platenfirma ongelooflijk goed gewerkt. In Belgien zum Beispiel hat meine Plattenfirma unglaublich gut gearbeitet, weil sie jung ist und lokal. Da war viel frischer Wind, weil sie selber was auf die Beine stellen wollten. Ein bisschen gegen den Strom. Aber im Ausland tut niemand was für mich, innerhalb vom Label Warner. Warum? Weil, was sind schon 18.000 verkaufte Platten? Novastar verkauft 50.000, da fangen sie dann an zu denken, ah ja, damit kann man die Kosten wieder reinholen. Und große Plattenfirmen kennen auch die Kanäle nicht, die auf mich zugeschnitten wären. Denn die haben nur die großen Kanäle, während ein kleines Produkt eben einen ganz speziellen Kurs braucht. Und große Plattenfirmen kennen auch nicht die Kanäle, die geschickt sind für mich. Want die hebben alleen maar de grote kanalen, terwijl dat een klein product een gespecifieerde aanpak vraagt. Hooverphonic ist eine Band, die so einen speziellen Kurs gefahren sind. Die Gruppe um Alex Callier begann ihre Karriere im Ausland. Eher unauffällig mauserten sie sich zu Stars, mit Kompositionen zu Soundtracks amerikanischer Filme. Sie lieferten Musik für Streifen wie »Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast« oder wurden beauftragt, die Fußball-Europameisterschaft 2000 musikalisch zu eröffnen. Der Film war nicht zufällig für Hooverphonic das Sprungbrett ins Musikgeschäft. Alex Callier berichtet über seinen Werdegang. Ich bin sowieso opgeleid als auf einer Filmschool. Ich bin auf der Filmakademie gewesen, eigentlich ganz zufällig, denn ich wollte Tontechniker werden. Und zwar in dem Sinn, dass mich Klangtechniken in der Musik interessiert haben. Ich habe schon ziemlich früh gesehen, dass Musiker heutzutage nicht nur Songs schreiben, sondern auch gleichzeitig sehr viel von Technik verstehen müssen. Belgien ist ein kleines Land und es gibt keine Schule für Audiotechnik. Ich begriff, dass die Filmakademie, wo man eigentlich alles hat, Audio, Video, Film, die einzige Möglichkeit für mich war. So bin ich reingerutscht in die Filmwelt. Das Schöne war, dass wir auch unglaublich viel Stunden hatten, über die Funktion von Klängen im Film, Soundscape, wie das im Fachjargon heißt, nachzudenken. Ich bin so eingeschmiert in die Filme, aber das Toffe daran war, dass ich eigentlich auch sehr viele Lessen krieg in Geluid in Funktion von Film. Und dann kam ich auf die Idee, das mit dem Songschreiben zu kombinieren, womit ich ja nebenbei schon lange beschäftigt war. Also das Songschreiben mit Film zu kombinieren. Ich denke, dass es sich daraus letztendlich entwickelt hat, Hooverphonic. Das, was man jetzt von uns hört, ist sehr dadurch beeinflusst. Und ich denke, dass das da letztendlich ausgegroeit ist, Hooverphonic, dass was man jetzt hört, da echt wel zwaarder beïnvloed ist. Seit 1997 verkauften Hooverphonic weltweit über 12 Millionen Platten. Mit einem eigenen Stil zwischen Portishead und Massive Attack. Auf den drei Alben kombiniert Alex Callier mit der Sängerin Heike Arnert und Gitarrist Raimund Herz verschiedene Genres zwischen Drum and Bass und symphonischem Pop. Manche Stücke scheinen zu verspielt und zu überladen mit Geräuschen oder Klangsequenzen aus anderen Liedern, Samples. Doch letztendlich zählt für Alex Callier das Einfache. Knapp an Hooverphonic ist es. Das Schöne an Hooverphonic ist, dass es Sample-Musik ist, aber wir schreiben trotzdem zuerst den Song. Die meiste Sample-Musik ist so gemacht, dass nichts mehr davon übrig bleibt, wenn man die Samples herausnimmt. Bei Hooverphonic kann man alles weglassen und es bleibt die Stimme und das Klavier. Es bleibt einfach eine gute Nummer. Like Ik denk dat Hoeverfonnik het in het buitenland verder brengt dan Deus het ooit gebracht heeft. Weet je? Want ook Deus. Ich denke, dass Hoeverfonnik es international weiterbringt, als Deus es jemals gebracht hat. Die Deus-Geschichte wird zu sehr aufgeblasen, was den internationalen Erfolg betrifft. Aber es ist schon überraschend, wie viel gute Musik aus so einem kleinen Gebiet kommt. Denn wir reden noch nicht mal über Belgien. Es ist nur Flandern. Das ist die Hälfte von Belgien. Jos Wegers von Novastar wundert sich über die vielfältige Musikszene um sich herum. Gerd Bettens von Case Choice versucht, dieses musikalische Phänomen zu erklären. Also ich so kijk rondom ons. Wenn ich mich so umschaue, finde ich eigentlich Belgien momentan auf musikalischem Gebiet, also in der Sparte Pop, das interessanteste Land in Westeuropa. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass man als Belgier sehr nach einer Identität suchen muss. Ich habe so das Gefühl, wenn ein Engländer in London ist zum Beispiel, dann sieht er an jeder Mauer Stückchen englischer Identität, überall um sich rum. In Belgien hat man das viel weniger. Wenn ich hier mich umschaue, dann sehe ich ein paar Spuren von Frankreich, Deutschland und den Niederlanden. Alles ist hier durcheinander. Es gibt schon sowas wie eine belgische Identität, aber wenn ich die definieren müsste, das würde ich nicht hinkriegen. Und ich denke, das ist es. Das Suchen, das wahrscheinlich die belgische Musik ausmacht. Es ist das Absorbieren von allen Dingen, die einem gefallen. Und ich denke, dass darin irgendwo noch was Belgisches ist. Etwas Abstraktes. Das macht die belgische Musik aus. Absorbieren von allen Dingen, die du gut findest, und da doch noch irgendwas iets Belgisch, misschien iets abstrakter drin steekt, dat die belgische Musik. Was belgisch ist, kann Frank von der Linden auch nicht benennen. Aber als Kopf von Demenz, einer der wenigen niederländischsprachigen Gruppen, beschäftigt ihn diese Frage besonders stark. Er wird all Jahre gesagt, typisch belgisch ist, dass ihr. Schon Jahre heißt es, die Eigenart der Belgier ist es, keine Eigenheiten zu haben. Dass sie alles an Einflüssen aufnehmen, was so von England über den Kanal schwappt. Und zudem auch Einflüsse des Latein aus Frankreich, der Chanson und so weiter. Das ist in der Tat typisch für uns im Herzen Europas, dass man dafür offen ist. Es scheint aber erst jetzt ein Vorteil zu sein. Über Jahre ist das sehr verstreut gewesen und jetzt auf die eine oder andere Art zu einer Synthese gekommen. Und darum sind viele der jungen Gruppen, die jetzt nach oben kommen, auch für das Ausland interessant. Aber das hat lange gedauert, bis Musiker, junge Leute aufgetaucht sind, die damit etwas anfangen konnten. Früher hatten wir auch schon gute Bands, so wie DC-Matic oder Arnaud, der heute noch fantastische Dinge macht. Aber größtenteils wurden die Gruppen einfach gebremst. Vroeger waren er wel heel goede dingen, zoals DC-Matic. En Arno die doet zo dan nog altijd fantastische dingen. Maar dikwijls werden Belgische groepen dan geremd. I'm so mad. I'm so mad. Wat water van Blondie. Bekijk me goed en zie dat ik niet omzie. Eten, drinken, uitgaan, alles. Dank je voor mij. Inderdaad. Inderdaad. Zombie. Ich war ein Wrack, besingt Frank von der Linden mit diesem Popsong unbeabsichtigt auch ein essentielles Problem vieler Musiker in Belgien. Denn von der Musik leben können nur wenige. Sie gehen zur Künstlerkasse, um zu stempeln, oder halten sich mit Jobs über Wasser, wie Tom Barmann von Deus beklagt. Ja, es ist sehr moeilijk, ich verdiene momentan auch mein Geld mit. Es ist sehr schwierig, ja. Aber ich verdiene im Moment mein Geld als DJ. Das ist auch eine ganz eigenartige Situation, denn ich bin kein DJ. Ich tue es sehr gerne, ich kaufe viele Platten. Wenn ich mir Mühe gebe, kann ich zwei Platten ohne Problem mixen, das gelingt mir zwar. Aber es ist doch schon ironisch, dass ich nach 8 Jahren Deus jetzt letztendlich dadurch über die Runden komme, dass ich eine Arbeit mache, die mir fremd ist. Wenn wir als Deus spielen, leben wir schon davon. Aber jetzt haben wir eine Pause eingelegt und sehr viele Leute denken, dass wir uns das finanziell einfach erlauben können. Aber so einfach ist die Sache nicht. Auf der anderen Seite, das Geld darf nicht der Motor dafür sein, eine neue Platte zu machen. Dabei kommt auch nichts raus. Man muss das aus einem kreativen Impuls heraus machen. Vielleicht ist das sehr romantisch. Vielleicht reden wir darüber in 5 Jahren auch anders. Klingt misschien heel romantisch, misschien spreken we daar binnen 5 jaar anders over. Nur ganz wenige können gut von ihrer Musik leben. Sarah Bettens von Case Choice zum Beispiel. Sie lebt in Santa Cruz und das nicht schlecht. In die Wahlheimat Kalifornien zog sie aus privaten Gründen, denn ihr Mann ist Amerikaner. Andere wollen Belgien verlassen, können es aber nicht. Und die, die es könnten, wollen es nicht. Wie zum Beispiel Alex Callier von Hooverphonic. Er weiß, was er Belgien nicht nur als Musiker zu verdanken hat. Ja, weil das ein Teil bepaalt, wie ich bin. Und das habe ich auch nicht vergessen in Amerika. Das bestimmt zu einem Teil, wer ich bin. Und das habe ich auch nie vergessen. Als wir mal in New York essen gingen, im großen Sony-Gebäude, weil ein Manager mit mir lunchen wollte, da kam dann plötzlich noch ein Manager, der war absolut schlimm. Der wollte, dass wir ganz schnell nach New York umziehen sollten. Und ich war gar nicht so begeistert, ich wollte eigentlich nicht. Und mein Gastgeber, der hat dann zu mir gesagt, unterschätze niemals die Kraft deiner Wurzeln. Die Person, die sagte mir, never underestimate the power of your roots. Sie hörten Rock etc. mit einer Sendung von Christine Steinhäuser.